Ja, bitte. Einmal Transsilvanien und zurück. Ein Reiseführer durch das Land des Schreckens. Von Uwe Nielsen. Mit Bianca Torturata, der Unschuld vom Bande, Jonathan, ihrem apfelbäckigen Verlobten, Professor van Helsing und ungeheuer vielen Ungeheuern. Erste Folge. Entschuldigen Sie bitte, ist hier noch was frei? Ja, natürlich. Nehmen Sie Platz. Machen Sie es sich bequem. Danke. Wir haben eine lange Reise vor uns, nicht wahr? Ja, wieso? Ich meine, wieso wissen Sie, wo ich... Nun, dies ist doch der Kurswagen nach Transsilvanien. Und wer da einsteigt, der hat eine lange, lange Reise vor sich. Ja, da haben Sie recht. Man sagte mir am Schalter, dass es 24 Stunden dauern wird. Es können leicht 36 werden, junger Freund. Wissen Sie, da hinten in Transsilvanien, da gehen die Uhren anders. Ach, Sie kennen Transsilvanien schon? Sie waren schon mal dort? Einmal? Einmal. Aber mein lieber junger Freund, gestatten Sie, dass ich mich erst einmal vorstelle. Van Helsing ist mein Name. Professor Van Helsing. Vielleicht haben Sie schon einmal von mir gehört? Leider nein, Herr Professor. So, Herr... Harker. Jonathan Harker. Na, Ihr Name kommt mir aber schon irgendwie bekannt vor. Und Sie fahren zum ersten Mal nach Transsilvanien? Ja, ich bin noch nie dort gewesen. Seien Sie froh. Seien Sie froh, mein Lieber. Und was wollen Sie jetzt dort? Ich hole meine Braut dort ab. Sie hat ein halbes Jahr bei einer Tante in Bad Blutenburg verbracht. Ach, Bianca. Bianca. Ein schöner Name. Ja. Hier, ich habe auch ein Bild von ihr. Mhm. Ja, und ein schönes Mädchen. Mein lieber junger Freund, ich weiß nicht, ob es gescheit war, so ein schönes junges Mädchen allein nach Transsilvanien fahren zu lassen. Wie? Was wollen Sie damit sagen? Ich kann mich auf Bianca verlassen, Herr Professor Van Helsing. Ach, gewiss, das bezweifle ich nicht, junger Freund. Aber es gibt in Transsilvanien Dinge, gegen die ein unschuldiges junges Mädchen machtlos ist. Einfach machtlos. Und nochmals vielen Dank, Herr Professor Van Helsing, für Ihre anregende Unterhaltung. Also die Bahnfahrt ist mir wie im Fluge vergangen. Ja, das Kompliment gebe ich gerne zurück. 38 Stunden wie im Fluge. Tja, es trennen sich unsere Wege. Aber, junger Mann, wenn Sie mich einmal brauchen, hier können Sie mich in den nächsten Tagen erreichen. Adieu. Wiedersehen, Herr Professor. Hallo. Ich fürchte, er wird mich bald brauchen, der arme Jonathan. Hallo, Herr Wirth. Ich verstehe leider kein Transsilvanisch. Ja. Ja. Ja, wie dem auch sei, Herr Wirth, sagen Sie mir doch bitte, ist meine Braut schon angekommen? Bianca Torturata. Ihr Fräulein Braut? Ja. Ist angekommen. Wunderbar. Ja, und wieder abgereist. Abgereist? Ja, aber... Oh, das ist doch unmöglich. Sie wollte doch hier auf mich warten, im goldenen Flug. Das ist doch der goldene Flug hier. Sicher, sicher. Goldenen Flug gibt es in ganz Transsilvanien nicht. Ja, ja und wo? Ja, Fräulein hat gewartet, ein Tag, zwei Tag. Und dann ist abgereist, schönes Fräulein, ja. Ja, aber wie? Mit der transsilvanischen Eisenbahn? Amos! So ein schönes Fräulein! Vor nix mit Eisenbahn! Wo stinkt? Was? Vorsicht! Mit Kutsche! Mit Kutsche? Jojo! Ich hab's gesehen! Wirst dein Maul halten, Zdenka, stinkiger! Zdenka ist Dorfdepp hier und Totengräber. Ah, nix Depp, Zdenka! Zdenka hat genau gesehen. Jojo! Kutsche und war Wappen auf dir von Kutsche. Jojo! Ein Wappen? Nix zu hören, Zdenka, ausländischer Herr. Zdenka ist Debat. Zdenka ist nix Debat. Jojo, hat gesehen, Wappen auf dir. Wappen von Fledermaus. Jetzt ist aber genug! Zdenka, raus! Raus aus Wirtshaus, mein Gedächtnis! Halt! Ja, Moment! Scher dich auf Friedhof ja. Zu deiner Leiche! Ja. Da ist was hingehört! Zdenka! Weiß was gesehen hat! Jojo! Nichts hören auf depperten Zdenka, gnädiger Herr! Ihr Fräulein Braut wird schon kommen zurück. Wollen vielleicht Zimmer sehen? Später, Herr Wirt. Später. Vorher mache ich noch einen kleinen Spaziergang. Zum Friedhof. Requiest dein Patrin, Bulski. Da. Strasner Rabalnikov. Da. Verzeihung, Buchwürm. Da. Ich wollte nicht stören. Sie tragen gerade jemand zu Grabe? So ist es, mein Sohn. Die junge Dunja ist von uns gegangen, ganz plötzlich. Jojo, aber sie wird wiederkommen. Sie wird wiederkommen. Zdenka! Schweig und geh an deine Arbeit! Ich geh ja schon hoch werden. Ich gehe ja schon. Was meinte er damit? Was meinte er damit, sie wird wiederkommen? Ach, wissen Sie, mein Sohn, ein abergläubisches Völkchen ist das hier in Transsilvanien. Darf ich fragen, was Sie hierher führt, nach Transsilvanien und auf unseren bescheidenen Gottesacker? Ich suche meine Braut, Bianca Torturata. Sie wird wiederkommen. Sie wird wiederkommen. Oh, aber, hey, halt! Die Kutsche. Bei Ihnen daheim sicher schon ziemlich ungebräuchliches Gefährt. Nicht wahr, mein Sohn? Nein. Das heißt ja, aber sie sieht genauso aus wie die Zdenka mir beschrieben hat. Das Wappen. Hey, Zdenka! Loblanka, was denn jetzt noch? Der alte Zdenka, jetzt ist er auch noch tot. Verflucht! Wie meinst du das, mein Sohn? Verzeihung, Hochwürden. Aber was geht hier vor? Sag, was war das für eine Kutsche eben? Die Kutsche? Das ist... Sag's ihm doch, dem Fremden. Es wird ihm eh nichts nutzen. Ausdenker, Ausdenker, Rasin. Sprecht, Hochwürden, sprecht um unseres Herrn Jesus Christus willen. Die Kutsche, nun, sie gehört zu einem Schloss, nicht weit von hier. Ein Schloss? Ja, das Schloss des Grafen Dracula. Nein, das ist es nicht. Das ist es noch nicht. Da-di-da-di-dam-dam-dam. Das könnte es werden, ja. Was ist? Euer Auftrag ist ausgeführt, Herr. Der Totengräber hat sein eigenes Grab geschaufelt. Nun gut, so bringt das Mädchen jetzt zu mir. Hier ist sie! Vorwärts! Tritt vor deinen Herrn! Lass mich los! Ich will nicht! Ob du nun willst oder nicht, Bianca Torturata, wen schert das schon? Es ist dir vorbestimmt, Gemahlin meines Sohns zu werden, des armen Dracul Junior. Niemals werde ich das. Seit Jahr und Tag ist er nun schon gelähmt. Kann nicht hinaus, um frei sich in die Luft zu schwingen und Blut zu saugen. Ich liebe meinen Bräutigam, den Jonathan. Wie ich schon sagte, wen schert das? Noch heute Nacht beginnt die schwarze Messe, bei der wir deine Ehe schließen mit meinem Sohn. Dein eigenes Blut wird diesen Bund besiegeln. Oh Gott, nein! Schweig! Diesen Namen spricht hier niemand aus im Schloss des Grafen Dracula. Und nun, hinfort mit ihr. Ich will die Hochzeitsmesse komponieren. Red Deutsch, du Teufel. Wohnt hier in deiner öden Kaschemme ein Ausländer mit Namen. Wie war Name noch, Herr Professor? Hacker. Jonathan. Hast du gehört, du wirst von deinem Wohnen? Ja, gehört, natürlich. Ja, da kommt er, ja schon, der junge Kerl. Professor Van Helsing. Nun, habe ich Ihnen nicht gesagt, mein junger Freund, dass wir uns sehr bald wiedersehen werden? Ach, Jonathan, Sie sehen ja gar nicht mehr so rosig aus wie vorgestern. Ganz blass sind Sie geworden. Wenn Sie wüssten, Professor, was mir inzwischen widerfahren ist, aber setzen wir uns. Gott, wer ist denn das? Och, das ist nur mein treuer Diener Ivan, der mich hier in Transsilvanien auf Reisen begleitet. Er sieht schrecklicher aus, als er ist. So ist es, junger Herr. Ivan ist ein Lämmchen, wenn man ihn nicht erzürnt, wie dieser nichtsnutzige Wirt. Hey, nu, wann gibt es endlich was zu trinken, du Schnecke von Sohn? Ja, ich hoffe ja schon. Nur mit Kurzbein, nicht so leicht. Herr, schweig still, schenk ein. Da. So ist's leicht. Da. Ja, so. Aber vielleicht setzen wir uns erst mal, ja? Und Sie, mein lieber Jonathan, Sie erzählen uns erst mal, was sich hier in den letzten 48 Stunden zugetragen hat. Mehr weiß ich nicht, Professor. Könnt ihr mir sagen, was das alles zu bedeuten hat? Oh ja, das kann ich, mein junger Freund. Doch jetzt ist nicht die Stunde, lang zu reden. Nicht? Nein, wir müssen handeln. Sonst seht ihr eure Braut nie wieder. Nun, wie weit bist du, Ivan? Gleich fertig, Herr Professor. Ein halbes Dutzend in 5 Minuten. Van Helsing, wollen Sie mir nicht endlich verraten, was Ihr Diener da treibt? Ivan schnitzt Bolzen aus Eschenholz und ummantelt sie mit Silber, junger Freund. Seht ihr diese Armbrust hier? Ja, was ist damit? Mit Ihrer Hilfe und den silbernen Bolzen werden wir die Wesen vernichten, in deren Gewalt sich Ihre Braut Bianca befindet. Die grausamen Vampire des Grafen Dracula. Vampire? Blutsaugende Wesen, die des Nachts umgehen und harmlose schöne Mädchen anfallen. Nicht Tote, die aus ihren Gräbern steigen, um ihm zu dienen. Graf Dracula, dem Fürsten der Vampire. Mein Gott. Und der hält meine Bianca jetzt in seinen Klauen? Ich fürchte ja, mein Freund. Und darum müssen wir auch schnellstens handeln, bevor... Bevor was? Bevor Bianca eine von den ihren wird. Ivan? Ja, Herr Professor, wir haben Bolzen für Probeschuss. Sehr gut. So spanne ich die Armbrust und lege hier den silbernen Bolzen ein. Und... Da seht, das ist Schloss Dracula. Da oben? Oh, Van Helsing, ich bin nicht schwindelfrei. Reißt euch zusammen, Jonathan. Wir müssen da hinauf. Wer weiß, was dort mit eurer Braut in diesem Augenblick geschieht. Nein! Vorwärts! Geh hin zu deinem künftigen Gemahl! Nur ruhig, bleibe ruhig, mein Sohn. In wenigen Minuten wirst du ihr junges Blut schlürfen. Ihr Ungeheuer! Ja, Ungeheuer sind wir Vampire, seit Jahrhunderten. Immer wieder totgesagt und immer wieder auferstanden. Oh, wenn er nur aufstehen könnte, mein liebster Dracula. Ja, Dracula, bald wird auch sie zu uns gehören. Legt sie dorthin, auf den Altar des Blutes. Nein! Hilfe! Hilfe! Psst! Hört ihr? Das ist Bianca! Schnell, schnell, Van Helsing! Vorwärts, Ivan! Spreng diese Tür! Nichts Leichteres als das, Professor! Schnell weiter! Das nächste Tor! Bin schon da, Professor! Zwei zu null! Und noch ein Tor. Wen darf ich melden? Van Helsing. Wer wagt es, diese Zeremonie zu stören? Ich bin es, Dracula. Dein alter Feind, Van Helsing. Van Helsing! Und ich dachte, ich hätte euch zu Tod gebissen irgendwann. Oh nein, kein bisschen. Ich warne die Bolzen. Ihr Chef. Daneben. Jonathan! Bianca! Wer ist das Monster neben dir? Daneben! Oh, Jonathan! Lasst meinen Sohn Dracul! Noch eine Bolzen für Armbrust, Herr Professor! Gib her! Den Namen Dracul treffe ich leichter! Oh, Jonathan! Dracul, mein armer Sohn. Und nun zu dir, o Fürst der Finsternis. Knecht, halt den Bolzen auf für mich. Wie ihr befehlt, o Herr. Das war Van Helsings Bolzen. Van Helsing, das werde ich nie vergessen. Doch jetzt verschwinde ich. Den letzten Bolzen, Ivan, schnell. Eine Geheimtür, Jonathan. Schieß, Professor. Soll ich die Tür aufbrechen, Herr? Ivan, lass nur. Er ist uns ein weiteres Mal entkommen. Das Schloss hätten wir ausgeräuchert. Ihr Herr wird Dracula seinen Fuß so schnell nicht widersetzen. Und wenn es noch andere Vampire gibt, Van Helsing? Die jagt Ivan in den nächsten Tagen mit seinen Silberbolzen. Ja, ich schieße Vampire, wo ich sie nur treffe. Gleich gehe ich in Schmiede und mache neue Bolzen. Ach, Jonathan. Wie bin ich froh, dass ihr mich aus den Klauen dieses Monsters befreit habt. Bianca, nie wieder wollen wir uns trennen. Nein, Liebster. Nie wieder. Hey, was ist das? Oh, es klingt fast wie Wolf, Professor. Ein Wolf? Ja, gibt es denn hier Wölfe? Normale Wölfe nicht, Bianca. Jonathan, ich habe Angst. Mein Gott! Ich bin der Werwolf und du kommst mit mir. Nein! Hilfe! Hilfe! Hilfe! Fortsetzung folgt.